1. Konsumzwang. Eine eingebildete Krankheit. Christa Reinig schrieb 1986: Die Männer werden uns einen wasserlosen Planeten hinterlassen, auf dem selbst die Meeresoberfläche in Flammen steht und alle rasenden Gewalten ihrer kaputten Technologie ungebändigt herumtoben. Wir werden eingespannt sein in dem Leistungsprozess, die Überreste der Natur zu retten. Unangenehm. Sogar im Diskurs des Mainstreams, des Mainstreams, verbreitet sich, besser spät als nie, mittlerweile die Einsicht, dass die vorherrschende Lebensweise keine Zukunft hat. Ein halbes Jahrhundert, fast mein ganzes erwachsenes Leben lang, haben wir gewarnt und gehadert, No Future auf die Wände gesprüht und nicht viel mehr als ein Achselzucken erreicht. Geschäft ist Geschäft. Geht doch rüber, sagte man den Protestierenden in West-Berlin. Das ist nun auch vorbei. Konsumrausch entgrenzt. Er ist giftig und süß und kostet den klaren Kopf. Schuldzuweisungen bringen allerdings wenig. Außerdem sind Frauen mitbeteiligt. Veränderung mag ausgehen von denen, die sich Worte zu Herzen nehmen, wie sie vor über 2000 Jahren dem chinesischen Philosophen Lao Tse zugeschrieben wurden, dem alten Meister. Wer sein Herz an anderes hängt, verbraucht notwendig Großes. Wer viel sammelt, verliert notwendig Wichtiges. Wer sich genügen lässet, kommt nicht in Schande. Wer Einhalt zu tun weiß, kommt nicht in Gefahr und kann so ewig dauern. Aus dem Tao Te Ching um 400 vor Christus. Einen angeblichen Konsumzwang mit ökonomischen Vorteilen zu begründen und zu rechtfertigen, erscheint angesichts der ökologischen Sachlage zynisch. Der anstehende Paradigmenwechsel hin zur Realisierung allgemeiner Verbundenheit und Interdependenz, dem Interbeing, ist kaum möglich ohne Selbstreflexion. Schon das Wort Verbraucher bezeichnet eine Identität, in der Vernichtung und Verwüstung von Ressourcen des Verbrauchten enthalten sind. Nutzer ist nicht besser. Um einen freundlicheren Umgang zu lernen, müssen wir uns den Wurzeln des Übels, den Ursachen der Zwangskrankheit, von der unsere Gesellschaften befallen sind, nähern. Unter psychischem Zwang, also beherrscht von dem unwiderstehlichen Bedürfnis, die jeweilige Zwangshandlung zu wiederholen, gehorchen die Kranken entgegen aller Vernunft. Sonst bekommen sie Angst, fühlen sich leer und unbehaglich. Ob das nun Wasch-, Kontroll- oder andere Zwänge sind, unter denen sie leiden. Zwangskranke versuchen wenigstens im Bereich ihrer Zwangshandlungen Ordnung ins Chaos zu bringen. Zwanghaftes Konsumieren ist für die befallenen Personen und ihr Umfeld eine imaginäre, aber schmerzhafte Krankheit, weil sie auf der Empfindung von Mangel und Entbehrung beruht, zu einem Ersticken an Dingen, Suffocation, führt und weitreichende Entsorgungsprobleme verursacht. Eingebildet ist der vorgegebene Zwang, immer mehr und immer neue Dinge zu kaufen, in doppelter Hinsicht, aktiv und passiv. Er wird uns eingebildet, nicht nur durch Werbung und Propaganda, sondern wirksamer noch durch das Beispiel unserer Mitmenschen und durch das allgegenwärtige Schaufenster eines Konsumparadieses, in das auch wir gelangen, sobald wir die Waren kaufen, aus denen es zusammengesetzt ist. Es gibt einen Thriller von Stephen King, Needful Things, von 1991, in dem der Teufel einen Laden aufmacht in einer Kleinstadt, der unter allem scheinbaren Ramsch für jeden etwas enthält, das er oder sie unbedingt haben müssen, koste es, was es wolle. Die Jagd nach diesen Dingen verwickelt die BewohnerInnen der Stadt bis hin zu ihrer Auslöschung. Gezeigt wird, dass das Bedürfnis nach scheinbar unbedingt nötigen Dingen rein mental sein kann. Eine fixe Idee. Laut Wikipedia definiert das deutsche Wörterbuch fixe Idee als eine, Zitat, Vorstellung, die die Seele unaufhörlich und alle andere Vorstellungen beherrschend einnimmt. Jede Person, die den Teufelsladen betritt, hat eine besondere Geschichte, die sie zu dem Wunsch nach dem betreffenden Objekt führt. Alles Einbildung? Falsche Bedürfnisse? So wie der Arzt und Apotheker bereits am Leiden von Molières eingebildetem Kranken von 1673 sehr gut verdienten, lebt ein Großteil der Konsumindustrie von der Verblendung ihrer Kundschaft. Zitat von Klaus Steffen Mahnkopf, Kleiner Versuch über falsches Bewusstsein, erschienen 2010. Die objektive Seite der Verblendung, die dafür verantwortlichen politisch-ökonomischen Mechanismen, die den gesellschaftlich notwendigen Schein der Verhältnisse erzeugen, im kritischen Begriff aufzuheben, ist die Voraussetzung, um Verhältnisse zu schaffen, die das Falsche überwunden haben. Solange dies aber nicht gelingt, ist es wichtig, die kollektiven Warnsysteme, die durch Kapitalismus, Nationalstaat und die Normalformen bürgerlicher Gewalt bedingt sind, in Schach zu halten. Zitat Ende. Die Einbildung, konsumieren zu müssen, wird man mit der Zeit bestimmt selbst in der Großhirnrinde der Betroffenen verorten können. Aber die Deformation muss nicht endgültig sein. Verhaltenstherapie und andere Lebensreformbewegungen haben gezeigt, dass und wie das möglich ist. Die ebenso vernünftigen wie heilsamen Formeln: Teilen hilft heilen, small is beautiful, weniger ist mehr, global denken, lokal handeln, sollten besser nicht dem Wollen, sondern dem Möchten eingeprägt werden. Nur so macht auch das handlungsrelevante Unterbewusste mit. Emile Coué, Erfinder der Selbstbemeisterung von 1857 bis 1926, stellte dem Willen die Einbildung gegenüber und behauptete, wenn beide Verschiedenes anstrebten, unterliege ausnahmslos der Wille. Deshalb arbeitete er an der Einbildung, der Autosuggestion, um unerwünschtes Verhalten zu ändern, und hielt Strafe, Zwang und die daraus resultierende Willensanstrengung für unwirksam, wenn nicht kontraproduktiv. Seine Methode versucht, die dem Individuum schädliche Selbstsuggestionen, beispielsweise »Ich muss das haben«, durch eine günstigere zu ersetzen, etwa »Es geht auch ohne«. Nicht angestrengt, sondern entspannt. Weniger unter der Keule der Katastrophenpädagogik, nämlich dann, wenn wir nicht mehr anders können, lernen wir optimal als durch wohltuende Erfahrungen. Sonst erhöht sich zwar der Druck auf Institutionen, auf das individuelle Verhalten, trägt aber damit zum Problem bei, nicht zur Lösung.